Von den Wohltaten, fünftes Buch, 7 bis 11. 7. Zur Genüge, denk ich, haben wir uns nun darüber ausgesprochen, ob es zur Schande gereicht, an Wohltaten übertroffen zu werden. Wer das als Frage aufwirft, der nimmt schon an, dass man sich nicht selbst eine Wohltat zu geben pflegt. Da wäre es doch offenbar, dass es keine Schande ist, von sich selbst übertroffen zu werden. Allein bei manchen Stoikern gilt es noch für unentschieden, ob man nicht sich selbst eine Wohltat geben könne, ob man nicht gehalten sei, sich gegen sich selbst dankbar zu erweisen. Dass dies einer Untersuchung zu bedürfen schien, das machten die Redensarten »Ich bin mir selbst dankbar« und »Ich kann niemand Schuld geben als mir selbst«. »Ich bin mir selbst böse« und »Ich werde mich selbst dafür bestrafen« und »Ich bin mir selbst Feind« und anderes dergleichen, wodurch man von sich selbst als von einer dritten Person spricht. Wenn ich, sagt man, mir selbst Schaden zufügen kann, warum sollte ich mir nicht auch Wohltaten erweisen können? Ferner, wenn es, falls ich es einem andern erwiesen hätte, eine Wohltat genannt würde, warum sollte es keine sein, wenn ich es mir selbst erwies? Wenn ich für etwas zu Dank verpflichtet wäre, falls ich's von einem Dritten empfangen hätte, warum sollte ich's mir nicht selbst zu verdanken haben, da ich mir's selbst gab? Warum soll ich gegen mich undankbar sein? Das wäre ebenso eine Schande, als wenn man schmutzig ist gegen sich selbst und hart und grausam und nachlässig gegen sich selbst. Nicht nur der Bube, der einen fremden Körper, sondern auch der seinen eigenen Preis gibt, steht in üblem Rufe. Freilich ist der Schmeichler zu tadeln, und wer die Worte eines andern nachschwatzt und ein feiler Lobredner verkehrten Tuns ist. Aber nicht minder der selbstgefällige, von sich selbst eingenommene und der, wenn ich so sagen soll, sich selbst schmeichelt. Die Laster sind nicht nur dann verhaßt, wenn sie an etwas außer uns freveln, sondern auch, wenn sie sich gegen sich selbst kehren. Und wen sollte man mehr bewundern als den Mann, der sich selbst beherrscht, sich selbst in seiner Gewalt hat? Leichter wohl ist's, barbarische Völker zu lenken und die sich gegen fremde Leitung sträuben, als sein eigen Herz im Zaume zu halten und sich an sich selbst auszuliefern. Plato, sagen die Gegner, dankt dem Sokrates, weil er von ihm gelernt hat. Warum soll Sokrates sich nicht selbst danken, weil er sich selbst gelehrt hat? Marcus Cato sagt, was dir abgeht, borge von dir selbst. Warum sollte ich nun nicht mir selbst etwas schenken können, wenn ich mir doch etwas leihen kann? In unzähligen Fällen sind wir gewohnt, aus uns selbst herauszutreten. Wir pflegen zu sagen, lass mich mit mir selbst reden und ich will mir eine Mahnung geben. Ist das richtig, so sollte man sich selbst ebenso gut danken, als man etwa Ursache hat, auf sich selbst böse zu sein, so sollte man sich ebenso wohl loben als schelten, so kann man sich selbst ebenso gut zum Vorteil als zum Nachteile sein. Wehtun und Wohltun ist sich entgegengesetzt. Sagen wir von jemand, er hat sich wehgetan, so werden wir auch sagen können, er hat sich selbst wohlgetan. Acht, allein ich erwidere, ist er sich der Natur der Sache nach etwas schuldig? Der Natur nach ist das Erste, dass man etwas schuldig sei, danach kommt, dass man Dank erstatte. Es gibt keinen Schuldner, ohne dass es einen Gläubiger gibt, ebenso wenig, als es einen Gatten gibt, ohne eine Gattin, oder einen Vater, ohne dass ein Sohn ist. Soll einer etwas bekommen, so muß einer sein, der gibt. Etwas von der linken Hand in die rechte hinübertun, das ist kein Geben und Empfangen. Gleichwie niemand sich selbst trägt, wenn er schon seinen Körper bewegt und aus einer Stelle auf die andere hinüberbringt, gleichwie man von niemand, wenn er schon für sich spricht, zu sagen pflegt, er sei sein eigener Beistand gewesen und auch niemand sich selbst als seinem Beschützer eine Statue setzt, gleich wie ein Kranker, wenn er durch eigene Pflege gesund geworden ist, von sich selbst keine Bezahlung verlangt, so wird man bei jedem Geschäfte, wenn man sich auch etwas zunutze gemacht hat, sich doch nicht selbst Dank zu erstatten gehalten sein, weil ja niemand da ist, dem man ihn erstatten sollte. Wenn ich auch zugebe, es gebe sich einer selbst eine Wohltat, so empfängt er sie ja auch zurück, indem er sie gibt. Wenn ich auch zugebe, es bekomme einer eine Wohltat von sich selbst, so gibt er sie ja heim, indem er sie empfängt. Das Darlehen bleibt, wie man zu sagen pflegt, im Hause, und die Übertragung ist nur ein Wortspiel. Ist ja doch der Geber keine andere Person als der Empfänger, sondern eine und dieselbe. Das Wort schuldig sein hat nur in Beziehung auf zwei einen Sinn. Wie kann es also auf einen einzigen anzuwenden sein, der sich selbst frei macht, indem er sich verbindlich macht? Wie bei einem Kreis und bei einem Ball nichts unten ist und nichts oben, nichts das Letzte und nichts das Erste, weil sich die Ordnung mit der Bewegung ändert und was dahinten war, vorankommt und was unterging, aufgeht, und es mag gehen, wie es will, alles in dieselbe Stellung zurückkehrt, so denke dir, geht es bei dem Menschen. Du magst ihn bald so, bald anders nehmen, er ist eben einer und derselbe. Er hat sich verwundet, mit wem soll er einen Prozess über seine Verletzung anfangen? Er hat sich gefesselt und eingekerkert, es macht ihn niemand wegen Gewalttätigkeit verantwortlich. Er hat sich eine Wohltat angetan, auf der Stelle ist sie auch dem Geber von ihm erstattet. Man sagt, die Natur verliere nichts, weil, was von ihr abgerissen wird, ihr wieder zukommt, und es kann freilich nichts verloren gehen, was nirgendwohin fallen kann, sondern an dieselbe Stelle wieder zurückgeschoben wird, von wo es sich losmachte. Wie passt dies Beispiel, fragt man, zu der aufgeworfenen Frage? Das will ich dir sagen. Nimm an, du seiest undankbar gegen dich selbst. Die Wohltat wird doch nicht verloren sein. Der sie gab, der hat sie ja. Denke dir, du wollest keine Erwiderung, du hast sie schon, noch ehe du sie erhältst. Es ist nicht möglich, dass du bei dir selbst etwas verlierest, weil, was dir entzogen wird, nichts desto weniger dein Gewinn ist. Es geht mit dir einen beständigen Kreislauf, indem du empfängst, gibst du, indem du gibst, empfängst du. 9. Es ist Pflicht, sagt man, sich selbst Gutes zu tun, folglich muss man sich auch gegen sich selbst dankbar erweisen. Allein es ist hier das erste falsch, woraus das zweite als Folgerung gezogen wird. Ich behaupte, kein Mensch tut sich selbst Gutes, sondern er folgt nur seiner Natur, von der er so eingerichtet ist, dass er sich selbst liebt. Darum ist es seine hauptsächliche Sorge, zu vermeiden, was ihm schaden könnte, und zu wollen, was ihm gut sein mag. Daher ist einer nicht freigebig, wenn er sich selbst etwas schenkt, und nicht gnädig, wenn er sich selbst verzeiht, und nicht mitleidig, wenn ihn sein eigen Unglück rührt. Was, wenn man es andern erweist, Freigebigkeit, Gnade, Mitleid ist, das ist Naturzug, wenn man es sich selbst erweist. Wohltun ist Sache des freien Willens, aber sich selbst nützlich sein ist Naturnotwendigkeit. Je mehr einer Wohltaten erweist, desto guttätiger ist er. Wer ist aber wohl je darum gepriesen worden, dass er sich selbst half, dass er sich von Straßenräubern rettete? Niemand gibt sich selbst eine Wohltat, so wenig als eine Herberge. Niemand schenkt sich selbst etwas, so wenig als er sich selbst etwas anvertraut. Wenn man sich selbst Wohltaten erweist, so geschieht das immer und unaufhörlich. Da kann man seine Wohltaten gar nicht zählen. Wann soll man denn aber Dank erstatten, wenn man sich gerade dadurch, wodurch man sich dankbar erweist, schon wieder Gutes tut? Wie wird denn zu unterscheiden sein, ob man sich eine Wohltat gibt oder erstattet, wenn es eine und dieselbe Person gilt? Ich habe mich aus einer Gefahr befreit und habe mir dadurch eine Wohltat erwiesen. Ich befreie mich zum zweiten Mal aus einer Gefahr. Ist das dann eine erzeigte oder eine erwiderte Wohltat? Sodann, wenn ich auch den Vordersatz zugebe, dass wir uns selbst Wohltaten erweisen, so kann ich doch die Folgerung nicht zugeben. Denn wenn wir auch uns geben, so sind wir uns dafür doch nicht verbindlich. Warum? Weil wir es auf der Stelle zurückbekommen. Es müsste so sein, dass wir die Wohltat empfingen, dann Schuldner wären, dann erstatteten. Schuldner zu sein ist da nicht möglich, weil wir ohne den geringsten Verzug zurückbekommen. Das Geben lässt sich nur denken einem andern gegenüber. Das Schuldigsein ist nur möglich im Verhältnisse zu einem andern, und heimgeben kann man nur einem andern. Was in so vielen Hinsichten zwei Personen erfordert, kann bei einem allein nicht stattfinden. 10. Es ist Wohltat, wenn man einen nützlichen Dienst geleistet hat. Das Wort einen Dienst leisten enthält schon eine Beziehung auf andere. wird man einen nicht für närrisch halten, wenn er sagt, er habe etwas an sich selbst verkauft? Weil Verkauf eine Entäußerung ist und ein Übertragen eines Eigentums oder eines eigentümlichen Rechts auf dasselbe an einen andern. Allein ebenso gut wie das Verkaufen, so ist das Geben einer Sache nichts anderes, als dass man etwas von sich loslässt und das, was man besessen hat, einem andern zum Besitz übergibt. Wenn das so ist, so erweist niemand sich selbst eine Wohltat, weil niemand sich selbst etwas gibt. Sonst würden zwei entgegengesetzte Dinge sich vereinigen, das Geben und Empfangen eins wäre. Allein vor der Hand ist noch ein großer Unterschied zwischen Geben und Empfangen, und wie könnte es anders sein, da diese Worte sich einander geradezu entgegengesetzt sind. Wenn aber sich jemand selbst eine Wohltat gibt, so ist kein Unterschied zwischen Geben und Empfangen. Ich sagte schon vorhin, manche Worte seien nur in Beziehung auf andere zu fassen und von solcher Natur, dass ihre ganze Bedeutung eine Hinweisung von uns weg auf andere enthält. Ich bin ein Bruder, aber freilich der eines andern, denn niemand ist sein eigener Bruder. Ich bin gleich, aber freilich irgendjemanden. Denn was wäre das, sich selbst gleich sein? Was verglichen wird, lässt sich nicht denken ohne etwas anderes. Was verbunden wird, ist nicht, ohne dass etwas anderes dabei ist. So ist auch, was gegeben wird, nicht ohne einen andern, und eine Wohltat findet nicht statt, ohne dass ein anderer ist. Das erhält schon aus dem Wort selbst, worin der Begriff liegt, dass man wohl getan habe. Niemand aber tut sich selbst wohl, ebenso wenig als man sich selbst günstig ist oder es mit sich selbst hält. Man könnte dies noch ausführlicher und durch mehr Beispiele erläutern. Natürlich, weil Wohltaten unter diejenigen Dinge zu rechnen sind, bei denen eine zweite Person unentbehrlich ist. Manches mag es noch so edel und schön und eine noch so erhabene Tugend sein, ist eben doch nur möglich im Verhältnisse zu einem andern. Man preist die Treue und ehrt sie gleich den höchsten Gütern der Menschheit. Wird wohl aber von jemand gefragt, er habe sich selbst Treue bewiesen. 11. Ich komme jetzt zum letzten Punkte. Wer Dank erstattet, muss etwas aufwenden, so gut als einer, der Geld zu bezahlen hat. Allein es wendet einer ja nichts auf, wenn er sich selbst Dank erstattet, ebenso wenig, als er etwas erlangt, wenn er von sich selbst eine Wohltat empfängt. Bei Wohltat und Dankerstattung muß es herüber und hinübergehen. Bei einem allein kann keine Wechselwirkung stattfinden. Wer also Dank erstattet, erweist demjenigen einen Gegendienst, von welchem er etwas erlangt hat. Wer aber sich selbst Dank erstattet, wem erweist der einen Dienst? Sich selbst. Und jedermann denkt sich doch anderswo die Dankerstattung, anderswo die Wohltat. Wer sich selbst Dank erstattet, erweist sich selbst einen Dienst. Allein wo ist je ein Undankbarer gewesen, der dies nicht hätte tun wollen? Ja, wo ist nicht einer gerade deshalb undankbar gewesen, um jenes zu tun? Wenn wir doch, entgegnet man, uns selbst Dank sagen dürfen, so müssen wir uns auch Dank erstatten. Wir sagen ja, ich bin mir selbst dankbar, dass ich mich nicht entschlossen habe, diese oder jene zu heiraten und dass ich mich mit diesem oder jenem nicht eingelassen habe. Wenn wir aber so sagen, so erteilen wir uns selbst einen Lobspruch, und um unser Tun zu billigen, gebrauchen wir die Worte eines Danksagenden in uneigentlichem Sinne. Bei einer Wohltat muß es möglich sein, daß man sie, obwohl man sie gegeben hat, nicht zurückerstattet erhalte. Wer aber sich selbst eine Wohltat gibt, bei dem ist es nicht möglich, daß er nicht zurückerhalte, was er gegeben hat. Folglich ist das keine Wohltat. Bei einer Wohltat ist ein anderer Zeitpunkt der des Empfangens, ein anderer der des Erstattens. Bei einer Wohltat ist das löblich und schätzbar, dass einer, um einem andern nützlich zu sein, im Augenblicke seinen eigenen Vorteil auf die Seite gesetzt hat und was er dem andern gab, sich selbst entziehen will. Das ist nicht der Fall, wenn man sich selbst eine Wohltat gibt. Eine Wohltat zu erweisen, das ist etwas Vereinigendes, es gewinnt und verbindet mir jemanden. Sich selbst zu geben, ist nichts Vereinigendes, dadurch wird niemand mein Freund, niemand mir verbindlich, niemand zu hoffen veranlasst, dass man etwa sagte, den Mann muß ich mir zum Freunde machen, der hat diesem oder jenem Gutes getan, er wird an mir auch etwas tun. Endlich, Wohltat ist, was einer nicht sich selbst zu lieb gibt, sondern dem zu lieb, welchem er gibt. Tut aber einer sich selbst Gutes, so tut er's um sein Selbst willen, folglich ist's keine Wohltat.